Liest du noch Zeitungen? Schaust du noch TV? Das wird sich ziemlich sicher ändern, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Der griechische Gott Hermes soll gesagt haben, wie oben so unten, wie innen so außen. Jedes Wachstum beginnt von innen, darum wird's von innen gelingen. Doch bevor ich den Ansatz von innen nach außen kapierte, opferte ich viel Geld und erntete viel Leid. Warum nur lehren wir unseren Kindern in den Schulen so viel theoretisches Wissen und so wenig vom Leben? Und darüber hinaus wird uns auch noch vermittelt, dass das Außen wichtiger ist als das Innen und darum die riesengroße Mehrheit von außen nach innen funktioniert. Zeichnet dein Kind die Sonne nicht gelb, erntet es ein Kopfschütteln. Oder wie in meinem Fall, als ich in der Oberstufe und immerhin schon 13 Jahre alt war und ein Smiley in die Sonne zeichnete, folgenden Kommentar, O-Ton des Lehrers Herr V., zu hören bekam, Bruno, wir sind hier nicht mehr in der Primarschule, Sonne, lachen nicht. Ich habe dann die gelbe Sonne mit dunklem Orange ausgemalt und so das Smiley überdeckt. Wobei sie nun eher blutig aussah als glücklich. Wenn uns also schon in der Kindheit beigebracht wird, dass das Außen wichtiger ist als unser Inneres, beginnen wir uns auf das Äußere zu fokussieren. Mit dem Ergebnis, dass wir selbst fast keine Entscheidungen mehr fällen können, sondern dauernd auf das Äußere fixiert und angewiesen sind. Und dann sind wir Unternehmer. Täglich werden wir mit Herausforderungen bombardiert. Clevere Businessmodelle versuchen das auszunutzen, indem sie uns weismachen wollen, sie wüssten, was wir brauchen. Die sogenannten Patentrezepte. Für den unerfahrenen Unternehmer kommen diese Patentrezepte wie gerufen. Denn es fehlt ihm an Zeit und Erfahrung, um sich selbst Gedanken darüber zu machen. Zudem wurde uns eingetrichtert, dass die Lösung im Äußeren liegt. Also alles im grünen Bereich, denken wir. Je schneller mir früher ein Unternehmensberater sagte, was ich zu tun hätte, desto glücklicher war ich. Heute weiß ich, dass von außen keine Lösung kommen kann. Was aber wertvoll ist, sind Fragen und Impulse. So wird der Unternehmer zum Denken angeregt. Die Lösung liegt immer im Inneren. In meinem Kopf oder in meinem Unternehmen. Aber von alleine kommt man da nicht oder zu spät dran. Darum ist es meist unausweichlich, dass man von außen angeschoben wird. Ein Auto kann man nicht von innen anstoßen. Aber Achtung, fahren muss man im Inneren des Autos. Der typische Unternehmer schaut wohl nicht ganz so viel Fernsehen wie der Durchschnittsbürger. Zum Glück. Dafür liest er wahrscheinlich überdurchschnittlich viele Zeitungen. Was da nun wohl Schlechtes dran sein soll, denkst du dir sicher? Nun, wiederum genau dasselbe. Das Äußere steht im Fokus. Einige wenige Medienmogule bestimmen, was, wann und wie weltweit verbreitet wird. Und 80% hiervon sind Negativmeldungen. Diese machen uns höchstens ängstlich. Dabei wäre gerade für uns Unternehmer Mut angesagt. Egal ob Radio, TV, Zeitungen oder andere Nachrichtenkanäle. Schalte sie ab oder reduziere sie auf ein Minimum. Ich lese beispielsweise täglich kurz die Zeitungen bzw. ich überfliege sie. Dabei ist in meinem Hirn eine Art Filter aktiv. Dieser fragt dauernd, wer hat das geschrieben oder was ist die Botschaft und wem nützt oder schadet sie? Was will wohl mit der Botschaft erreicht werden? Dasselbe gilt für Studien. Wer hat sich da finanziell beteiligt oder wer hat diese in Auftrag gegeben? Immer mehr Firmen unterstützen Universitäten finanziell. Diese lassen sich dann als Dank mehr oder weniger manipulieren. Wie jüngst mit dem Tabakmulti und einer Universität geschehen. Als ich im Alter von knapp 30 Jahren meinen TV-Konsum runterschraubte, heute geht er praktisch gegen null, und nur noch 30 Minuten pro Tag ins Zeitungslesen mit besagtem Filter investierte, fühlte ich mich sehr komisch dabei. Natürlich sagte ich dies niemandem. Warum auch? Denn ich würde ja eh nicht verstanden. Als ich dann erfuhr, dass der bekannte Unternehmer und Schriftsteller Rolf Dobelli, Gründer von Get Abstract, gar keine Zeitungen mehr liest und auch kein TV hat, erfuhr ich einen inneren Frieden. Auch da hatte ich Respekt vom Äußeren und brauchte zuerst die Bestätigung. Wenn nun also unser Umfeld uns prägt, uns gar erzählen will, was gut und böse ist und wie wir uns verhalten sollen, wie können wir uns denn auf unser Inneres konzentrieren? Wie finden wir nun selbst im Inneren die nötigen Informationen, um erfolgreiche Entscheidungen zu fällen? Die Lösung ist, uns auf die Suche nach unserem inneren Kompass zu begeben und dem Weg zu folgen, den er uns weist. Diesen inneren Kompass fand ich erst sehr spät und ihm verdanke ich unter anderem, dass ich meine Firma Appletree gegründet habe. Du brauchst also ein inneres Leitsystem, sprich Kompass, der dir den richtigen Weg weist. Am besten eignen sich hierzu Werte, idealerweise 3, weil kurz und einfach. Als Unternehmer können die Unternehmenswerte identisch mit den persönlichen Werten sein. Bei Führungskräften sind sie eher unterschiedlich. Wir haben folgende 3 Unternehmenswerte. Gewinnend. Beispiel: Bei jedem Gespräch und bei jedem Workshop müssen wir alle, der Kunden und wir, als Gewinner hervorgehen. Impulsgebend. Beispiel: Wir können unseren Kunden nicht sagen, was sie zu tun haben. Wir können aber aufgrund unserer Erfahrung die richtigen Fragen stellen, so dass wir gemeinsam mit dem Kunden die besten Lösungen finden. Geerdet. Beispiel: Wir wählen eine einfache Sprache mit möglichst wenigen Fachausdrücken. Zudem sind wir auf Augenhöhe, pragmatisch und praxisbezogen. Werte sind der Hebel, um die Ziele oder auch Visionen zu erreichen. Also das Wie, welches mit der Seele deines Unternehmens verglichen werden kann, also deinen Einzigartigkeiten, welche nie oder nur wenig angepasst werden sollten. Und wo bleibt der Unternehmer als Mensch bei der ganzen Sache? Wenn du ein großartiges Unternehmen schaffen möchtest, musst du selbst großartig sein. Das heißt, schaue dich selbst wie ein Unternehmen an und arbeite täglich an dir. Wie dein Unternehmen solltest du dich ebenso nach deinen Werten ausrichten. Benütze die Werte auch im privaten Leben wie einen Kompass. Definiere in 1 bis 2 Sätzen deinen persönlichen Sinn und Zweck. Damit hast du großartige Instrumente in der Hand, um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.